Viele Menschen sind gottgläubig. Es gibt viele religiöse Menschen, Milliarden auf der Erde. Aber es ist ein Unterschied, ob man religiös ist und gottgläubig ist oder das Leben aus Gott auch kennt. Auch in Israel waren die Leute gottgläubig. Sie dienten sogar aus diesem Glauben dem lebendigen Gott. Aber es ist noch ein Unterschied, ob man mit Opfergaben, mit Zusammenkünften im Tempel versucht, diesem Gott zu nahen oder ob man das Leben aus ihm kennt. Und so ist das ja im Christentum auch. Viele nennen sich Christen und wollen auch als Christ leben, aber sie kennen das Leben aus Christus nicht. Und das sollte nun auch hier zu Pfingsten offenbar werden. Ich lese uns Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 41 unter dem Thema Drei Schritte zum Empfang des Lebens aus Gott. Da sie aber das hörten, was Petrus predigte, ging's ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euer und eure Kinder ist diese Verheißung und aller, die ferne sind, welche Gott, unser Herr, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er und ermahnte und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort gern annahmen, ließen sich taufen und wurden hinzugetan an dem Tag bei 3000 Seelen. Welches Zeugnis gab Petrus, um nochmal einen Rückblick zu schenken? Er bezeugte, nachdem der Heilige Geist ausgegossen war und die Leute etwas an den Aposteln erkannten, da ist etwas Natürliches geschehen, woher das kommt und wie man dazu kommt. Er sagte: Jesus Christus ist wirklich der von euch erwartete Messias. Ihr hattet ihn nicht erkannt. Denkt daran, wie ihr euch zu ihm gestellt habt. Ihr hörtet auf die Stimmen der anderen, die da sagten, er ist ein falscher Prophet. Ihr habt ihn abgelehnt und ihr habt auch gerufen, kreuzige ihn. Aber dieser ist nicht im Tode geblieben. Es war zwar verheißen, dass er diesen Tod erleiden musste. Er wurde vom himmlischen Vater extra dafür gesandt, um dieses Kreuz zu erleiden. Aber er wurde auferweckt aus diesem Tode. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Und nun lebt er und hat das getan, was er zuvor ankündigte, dass alle, die an ihn glauben, die Gabe des Geistes des himmlischen Vaters bekommen. Und dann fühlten sich die Leute, die das hörten, plötzlich schuldig. Ja, was haben wir denn da gemacht? Wir reden von Gott und haben sein Wort überhaupt gar nicht verstanden und ernst genommen. Wir reden, dass wir zu dem lebendigen Gott gehören, haben aber gar nicht mitbekommen, dass wir seine Sendung in seinem Sohn abgelehnt haben. Wir müssen uns einfach mal die Situation vorstellen, dort zu Jerusalem. Das war nicht nur irgendwie so eine lockere Zusammenkunft, wo man so ein bisschen fachsimpelte und vielleicht einen kleinen Gedankenaustausch hielt. Hier ging es handgreiflich um das reale Leben. Und die Sorge war nun da in den Herzen der Menschen, dass sie das echte Leben verpasst haben. Sagen mir auch manche in der Seelsorge vielleicht, dass sie bis zum heutigen Tag das echte Leben verpasst haben. Ja, und die hatten noch mehr Furcht dort. Wir haben nicht nur das echte Leben für die Zeit verpasst, sondern offenbar haben wir jetzt das Leben für die Ewigkeit verpasst. Gibt es da eine Chance? Sie verspürten ganz genau, dass hier etwas geschehen war, was eigentlich ihnen zugedacht gewesen ist und sie dran vorbeilebten. Aber eigentlich dieses Leben aus Gott wünschten. Darum ging ihm dies Wort durchs Herz. Durchs Herz. Sie waren tief erschüttert. Tief erschüttert von dieser Tatsache. Ja, was wird nun mit mir? Was ist mit meinem Gottesdienst? Null und nichtig. Ich habe das Leben verpasst mit Gott. Wir können eins daraus lernen und sehen, auch für uns und die heutige Zeit, dass das Zeugnis von der Person Jesu Christi immer eine Reaktion hervorruft. Immer. Das darf uns auch trösten, wenn wir Zeugnis geben. Das Zeugnis kommt nie leer zurück. In irgendeiner Weise wird es entweder, wird diesem Zeugnis widersprochen, das ist alles nicht wahr, stimmt nicht, oder es erschüttert die Herzen. Und das hatte bereits ja auch der greise Simeon der Maria gesagt, als sie im Tempel war und wollte das Opfer bringen zur Reinigung, wenn man einen Sohn empfangen hat, so wie es das Gesetz gebot. Und als der Simeon sie sah mit dem Kind, nahm er es auf die Arme. Aber er sagte dann zu Maria auch, dieser ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Und weiter sagte er, er dient dazu zu einem Fall vieler oder zum Auferstehen. Eins wirkt immer. Dieser Name des Messias ruft eine von beiden Entscheidungen immer hervor. Entweder es geht durchs Herz und die Leute sagen, ja, dann brauche ich ihn offenbar, was muss ich tun? Oder sie lehnen es vehement ab. Auch in unserer Zeit ist das so. Annahme oder Ablehnen. Der Name Jesu birgt für Kraft. Sie hatten ihn ja vorher auch schon gehört, den Namen Jesu. Aber jetzt, nachdem er von den Toten auferstanden war und der Heilige Geist da war, war die Realität so stark präsent, dass sie ihr nicht mehr ausweichen konnten, ohne Antwort zu geben. Und das wünschen wir, darum beten wir ja auch für unsere Gemeinden, unsere Stadt, dass die Realität des Messias so stark ist, dass sich jeder entscheiden muss, entweder dagegen oder dafür, dass er nicht passiv bleiben kann. Das zum Pfingstfest, es war gerade das Pfingstfest zu Jerusalem, das anwesende Volk sah und hörte ja die Auswirkung des Gnadengeschenkes Gottes in dieser Gabe seines Geistes. Und sie hörten, dass Gott in Christus war, dem Messias. Sie verstanden die Predigt des Petrus, sonst wäre sie ihnen nicht durchs Herz gegangen und sie hätten keine Frage gestellt. Sie verstanden einfach, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sein Wort lebendig erhalten hat. Was er vor 1000 Jahren gesagt hat, das lässt er kommen. Sie verstanden, ja, davon haben wir schon mal gehört, durch den Propheten Hesekiel. Aber tatsächlich, sowas tritt ja ein. Und ich denke, es ist für uns auch eine gewisse Botschaft. Wir kennen die Verheißungen, die Jesus Christus gegeben hat. Und dann fragen wir uns manchmal zurück, sind die noch real in unseren Tagen? Jesus sagt, sorget nicht. Was machen wir? Wir sorgen. Weil wir nicht glauben, dass das Wort stimmt. Wir haben es beiseite geschoben. Und hier merkten die Leute plötzlich zu Pfingsten, das Wort ist ja real. Was Gott gesagt hat, das trifft auch ein und wir dürfen da mit Gemeinschaft haben. Sorget nicht. Das machen die Heiden, die an Gott nicht glauben, sagt Jesus. Ihr aber, die ihr an mich glaubt, sollt meinem Wort auch glauben und es nicht beiseite schieben und so tun, als ob es keine Kraft und Wirkung hat. Hier stellten sich also zu Pfingsten die Personen, die das hörten, dieser Realität. Und sie merkten, dass alle Zusagen Gottes sich auch erfüllen, sonderlich an den Menschen, die dem Herrn glauben. Sie konnten also auch erkennen, dass Gott seine Heilsgeschichte weiterführt, auch wenn die Menschen nicht daran glauben. Das war auch eine Tatsache. Ja, wir haben das gar nicht so für möglich gehalten. Der Messias soll jetzt kommen. Und Gott hat ihn einfach geschickt. Er hat uns gar nicht gefragt, ob wir das glauben oder nicht glauben. Er geht weiter. Und das gilt auch für unsere heutige Zeit. Wir brauchen da nicht verzagt sein, dass viele das gar nicht mehr glauben. Gott geht trotzdem weiter. Er macht genau das, was er gesagt hat in seinem Wort. Schritt für Schritt. Wir dürfen dabei sein, aber wenn wir nicht dabei sind, geht er trotzdem weiter. Sein Plan kann niemand hindern und kann ihm nicht im Wege stehen. Hier erkennen wir auch für uns, dass Unglaube und Ungehorsam dem geoffenbarten Wort Gottes gegenüber den Plan des Herrn, seine Liebe zur Erlösung nicht aufhalten konnte und kann. Das heißt, geben wir dem Wirken des Herrn und seinem Geist in unserem Leben Raum, wie es die Apostel taten, die Jünger, die erfüllt worden sind vom Heiligen Geist, werden wir mit hineingenommen in das Heilswerk und mitgesegnet. Versperren wir uns durch Unglauben, empfangen wir Unsegen, aber das Werk des Herrn geht weiter. Jesus geht immer, immer weiter. Niemand hält das Reich Gottes auf. Das darf uns wirklich trösten. Darf uns wirklich trösten. Wir klagen und jammern ja oft über den Niedergang des Christentums. Ja, aber mit dem Christentum haben wir ja nichts zu tun. Wir haben es ja mit dem lebendigen Gott zu tun. Und das geht nie unter, dieses Werk. Das geht immer weiter. Und an dem halten wir uns einfach fest. Ja, das andere, wir wünschen zwar, dass das andere auch sich hineinziehen lässt in die Werdegänge Gottes, aber das kann niemals das Werk Gottes aufheben oder stoppen. Wir werden, die wir Jesus gehören, weitergeführt, so wie die Jünger zu Pfingsten. Sie wurden vereinnahmt von der Verheißung Gottes und sie sprachen von der Herrlichkeit Gottes und sie konnten anderen bezeugen, dass Jesus der Messias ist, er hat den Tod überwunden, er hat die Sünden bezahlt. Und die, die auf der Suche waren, die hörten es gerne. Das Zeugnis von dem gekreuzigten und wieder auferstandenen Sohn Gottes ging ihnen durchs Herz. Es bewirkte in ihnen die Erkenntnis, dass sie ihre eigene Schuld nicht ungeschehen machen konnten. Sie merkten, hier ist die Hilfe. Wir versuchen es, bessere Leute zu sein. Wir haben es nie geschafft. Wir konnten nie unsere Schuld ungeschehen machen. Sie waren aufrichtig und ehrlich, denen das durchs Herz ging. Das Wort, es ging ihnen durchs Herz, birgt diese Erkenntnis mit sich und in sich. Das heißt also, sie gaben innerlich zunächst erstmal zu. Stimmt, wir können nichts machen, um mit Gott zusammenzuleben. Nichts, gar nichts. Wir sind out, wir sind außen vor. Wir können uns bemühen, wir können Ströme von Tierblut vergießen. Wir können die besten Taten am nächsten vollführen, hilft alles nichts. Wir brauchen das Leben aus Gott selbst. Und das ging ihnen durchs Herz, diese Erkenntnis. Und ich, auch in unseren Tagen erleben wir das ja, wenn ein Mensch wirklich Gott sucht und einmal erfasst, dass Golgatha hier für ihn die Rettung ist, weil dort sein Leben getötet worden ist durch das Kreuz und Jesus für ihn auferstanden ist. Dieser Mensch, der schlägt in sich und nicht mehr um sich. Der schlägt in sich. Und ich habe es oft erlebt, diese Menschen, die Jesus wirklich suchen, sie weinen vor Verzweiflung, weil sie gemerkt haben, dass all ihr Tun null und nichtig war. Und dass sie Gott damit betrübt haben, mit ihrer Vorstellung, ihm gefallen zu können, die weinen und bitten um Erbarmen, dass Gott sie dennoch annimmt, obwohl sie so religiös fehlgelaufen sind. Verstehen wir? Das spielte sich hier zu Pfingsten ab. Das ging ihnen durchs Herz. Was sollen wir tun? Wir brauchen deutlich eine Veränderung in unserem Leben, aber die Veränderung muss ausgehen von Gott selbst. Wir können es nicht tun. Und zwar, wir brauchen nicht nur eine Veränderung in unseren Gedanken, sondern in unserem Herzen, wo der Sitz unseres Willens ist. Es ging ihnen durchs Herz. Denn Gott sucht immer nur das Herz. Er sucht den Sitz unseres Willens. Und da will er ran. Da will er rein. Und das verspürten die Leute hier. Denn nur wo das Herz erreicht werden kann, hat auch das Evangelium, die frohe Botschaft vom Kreuz, eine verändernde Wirkung im Leben des Menschen. Nirgends sonst gibt es eine Veränderung. Wenn das Herz nicht erreicht wird, wird das Leben nie von Gott verändert. Es kann nicht verändert werden, weil Gott die Veränderung nur im Herzen, da wo der Wille des Menschen ist, stattfinden kann und dort verändern will. Wir lesen deshalb in einigen Versen, ich komme dann auch auf die drei Schritte, Folgendes in Bibelversen. In 1. Mose 8 bekennt Gott nach der Sintflut ganz deutlich, wie es mit dem Menschen steht, was der hervorbringen kann. Vers 21. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse. Ist böse. Keine Veränderung. Da steht nicht, ist zum Teil böse, ja, manchmal auch ein bisschen gut. Nein, es ist böse von Jugend auf. Von Jugend auf. Das ist eine Erkenntnis der Wahrheit, die erstmal zugelassen werden muss. Mein Herz ist böse von Jugend auf. Also, ich habe keinen Grund, mich auf irgendeine Schulter zu klopfen, dass ich irgendetwas Gutes hervorbringen hätte können, was vor Gott angesehen ist oder hervorbringen könnte. Das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Aber Gott wollte dieses Herz verändern. Er blieb nicht bei dieser Erkenntnis stehen, sondern er wollte zeigen, du kannst es selber nicht verändern. Aber ich kann dein Herz verändern, wenn du das willst, wenn du es zulässt. Als es darum ging, den ersten König in Israel zu berufen, da berief man ja auch jemand, der genauso ein böses Herz von Jugend auf hatte wie alle anderen, nämlich den Saul. Aber dann gab es einige Anweisungen, dass er sich in die Gegenwart der Propheten Gottes begeben sollte. Dort würde er vereinnahmt werden, 1. Samuel 10, Vers 9, und da gab ihm Gott ein anderes Herz. Und zwar nicht, weil Saul von vornherein so gut war, sondern weil Gott ihn gebrauchen wollte und das Volk schrie ja um Hilfe. Und Gott ist ja barmherzig, er will ja helfen. Aber er musste das Herz des Saul erstmal verändern, damit dieser am Werk Gottes stehen konnte. Und er tat es ja auch eine gewisse Zeit. Natürlich, dann kam wieder sein altes Herz hervor und er griff in dieses Leben des neuen Herzens ein. Danach musste Samuel erneut diese Lehre von Gott empfangen, dass es immer nur um das Herz geht. Gott schaut nicht in den Kopf hinein, er schaut nur ins Herz rein. Nämlich als Samuel dann einen anderen König salben sollte, den sollte er suchen und ihn salben, kam er in das Haus des Isai. Wir kennen diese Begebenheit in 1. Samuel 16. Und er schaute, wie sich die Söhne des Isai so bewegten, wie sie aussahen, wie sie sich artikulierten, ob sie nicht eine Befähigung ausstrahlten, König von Israel zu sein. Und er ging mit seinen Gedanken durch und Gott sagte, das ist es nicht. Der Mensch, der sieht an, was vor Augen ist, der hört immer auf das, was der andere so sagt. Und das beurteilt er, das ordnet er irgendwie ein. Es findet das schön, dann nimmt das an. Oder es findet es nicht schön, dann lehnt das ab. Aber das ist nicht das rechte Urteil. Gott sieht das Herz an. Er weiß ganz genau, warum irgendwelche Worte aus dem anderen hervorkommen, die ein anderer gar nicht versteht oder gar nicht richtig einordnen kann. Er weiß aber den Grund. Gott sieht das Herz an. Und genau den, den du nicht salben wolltest, so hätte er sagen können zu Samuel, der ist es. Ja, den kleinen David da, den hättest du nicht gesalbt. Ja, der war viel zu jung, war auch nicht so groß wie die anderen. Aber genau der ist es, weil ich sein Herz angesehen habe. Und der Herr sprach ja dann auch, er ist ein Mann nach meinem Herzen, weil ich sein Herz geregelt habe. Hier ruht also das Geheimnis, warum so mancher, der sich Christ nennt, nicht zur Freiheit und Freude am Herrn durchdringt. Weil er wohl nach dem Verstand Christ sein will, aber sein Herz nicht öffnet. Nicht öffnet. Die biblische Botschaft geht ihm nicht ins Herz rein. Im Gegenteil, er kritisiert sie vielleicht, er verzweifelt daran, aber er öffnet nicht sein Herz. Die Öffnung des Verstandes für Gottes Handeln gebiert nur Zweifel und Verzagtheit. Aber die Öffnung des Herzens lässt Zuversicht und Sicherheit, Glaube und Sieg, Glaubenssieg aufkommen. Da können wir auch noch Folgendes lesen. In 1. Chronik 29, 17, da sagt David in seinem Dankgebet, weil er so überwältigt war von den Gaben, die das Volk Israel zum Tempelbau brachte. Ja, die Gaben, sie sollten bringen, was sie wollten, Stoffe, Materialien unterschiedlicher Art. Und dann sagt er nachher, ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst. Die Leute haben das nicht gemacht aus ihrem Kopfe heraus. Und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Du prüfst immer das Herz. Und das macht mich ja persönlich auch sehr froh. Ich fühle mich ja oft äußerlich auch nicht verstanden von jedem, aber ich kann dann sagen, Herr, du kennst ja mein Herz. Ne? Und das ist mir das Wichtigste. Er prüft mein Herz. Ja, auch wenn andere mich nicht verstehen oder wenn ich vielleicht geneigt bin, auch eigene Wege zu denken und zu gehen, dann bin ich dankbar, dass Gott mein Herz prüft und weiß, warum ich jetzt diesen Abweg gehe und er weiß auch, mich dann zurückzuholen. Es geht um die Wahrheit, um die Aufrichtigkeit. In Sprüche 23, wir hatten ja schon was zitiert, 26, da steht es ja, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und dann ist die Konsequenz daraus, das geht ja weiter, der Satz, und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Also dieses gehört einfach zusammen. Wir geben Gott nicht unser Herz, wenn wir nicht Ja zu seinen Wegen sagen. Und seine Wege sind oft gegen unser Denken, gegen unseren Verstand. Gottes Wege sind seltsam, aber sie sind wunderbar, das können wir im Nachhinein bekennen. Auch in meinem Leben hat mich Gott Wege geführt, die ich eigentlich gar nicht denken und gehen wollte. Aber im Glauben, weil ich mein Herz dann öffnete, tat ich diese Schritte und merkte im Nachhinein, das sind ja die besten Wege. Und der Herr hat sich immer dazu so zu seinen Wegen bekannt und machte mich dadurch froh. Also gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Nicht deine, sondern meine. Und solche Leute standen ja nun zu Pfingsten da und staunten über der Predigt, die sie dort von Petrus hörten. Wir lesen auch in der Begebenheit der urgemeindlichen Gläubigen, zum Beispiel von Ananias und Sapphira. Sie wurden ja versucht, sie wollten mit am Bau des Reiches Gottes teilhaben, verkauften auch ihr Hab und Gut und brachten das den Aposteln und sagten, das ist der ganze Erlös, aber es war nicht der ganze Erlös. Sie hatten Sorge in ihrem Herzen, sie wollten ja doch fürs Alter ein bisschen was vorsorgen und nahmen sich etwas davon weg. Aber das war ihnen peinlich, dazu zu geben, was da im Herzen war, und haben gesagt, das ist alles. Und was sagt Petrus dann zu ihnen später? Ananias, warum hat der Satan jetzt dein Herz, nicht deinen Kopf allein, dein Herz erfüllt, dass du dem Heiligen Geist lügest? Also es geht immer wieder um das Herz. Noch eine Stelle dazu, Im Römer 10, Vers 10 heißt es ja auch, so man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Nicht so man vom Kopfe glaubt, sondern von Herzen. Wir verstehen also diese Aussage in der Apostelgeschichte, es ging ihnen durchs Herz. Hier ging es diesmal nicht durch den Kopf, sondern wirklich durchs Herz. Da, wo der Sitz des Willens ist, und dieser Wille des Menschen wurde jetzt mal angegriffen und wurde herausgefordert dazu, dass man doch den Willen Gottes mal zulassen sollte. So man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Und wo man mit dem Mund bekennt, dann, was man im Herzen glaubt, wird man froh. Allerdings kann ich ja nur mit dem Mund bekennen, was ich wirklich im Herzen glaube. Was ich nur im Kopf glaube, das kann ich gar nicht so freudig bekennen, weil ich dann denke, naja, wenn der andere nur was anderes sagt, dann hat er auch recht. Dann sage ich lieber gar nichts. Aber was ich im Herzen glaube und was meinen Willen bestimmt und meine Erfahrung mit Gott bestimmt, das kann ich einfach so ungeschützt sagen. Kann ich bekennen und das macht mich froh, dass ich das sagen darf. Und dann macht es mich auch froh, wenn andere, die auf der Suche sind, das gerne hören und sagen, ja, das wollte ich auch haben und das möchte ich haben. Gottes Wille ist es also zu Pfingsten gewesen und auch heute, sein Wort zu erfüllen, was er bereits durch Jeremia schon gesagt hat und auch im Hebräerbrief wird es aufgegriffen, Hebräer 10, Vers 16. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. In ihr Herz geben. Vorher war es ja nur im Kopf, im Verstand. Aber jetzt soll es ins Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Das heißt, das Denken des Menschen soll nun bestimmt werden vom Willen Gottes im Herzen zu dem wirklichen Leben aus Gott. Nicht ein Leben für Gott, das müssen wir auch sehen, es ist ein feiner Unterschied, ein Leben für Gott, sondern zu einem Leben aus Gott. Ich kann vieles tun für Gott, aber das ist nicht identisch mit dem Leben aus Gott im Heiligen Geist. Als nun das Volk also dieses Wort der Apostel hörten, fragten sie, was müssen wir denn unternehmen? Welche Schritte müssen wir denn gehen, um zu dem Leben aus Gott zu kommen? Wir erkennen deutlich, dass wir das gar nicht haben. Wenn du das so sagst, Petrus, erkennen wir, dass wir zwar für Gott sind, für den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, für den Schöpfer aller Dinge, aber aus Gottes Leben kennen wir nicht, aber wir brauchen es, wir wissen, dass wir das brauchen. Was sollen wir tun? Wir sind also dem Menschen zum einen, so wie die Apostel, die Pfingsten erlebt haben und alle anderen, dem Menschen die Botschaft von Jesus Christus der Erlösung schuldig, aber nicht nur die Botschaft, sondern auch die Hilfe dazu, ihnen den Weg zur Einnahme dieser Erlösung zu zeigen. Beides fand hier statt. Die Botschaft wurde gegeben, er ist der Messias, in ihm ist das Leben. Und jetzt fragten sie ja nun, wie kommen wir da rein? Und dann zeigte Petrus ihnen in drei Schritten diesen Weg. Das erste, ihr müsst Buße tun. Ohne Buße über euer Leben der Sünde kann ein Empfang des neuen Lebens nicht möglich werden. Ohne Buße geht es nicht. Es gab einen Bruder, Oswald Smith hieß der ist auch schon beim Herrn, er schrieb ein Buch, keine Erweckung ohne Buße. Da kann man lange drum beten. Wenn man nicht Buße für die eigene Schuld, die man bei sich erkannt hat, also nicht bei dem anderen, das ist ja immer leicht, die Schuld des anderen zu erkennen, das ist eine ganz einfache Sache, aber die eigene Schuld zu erkennen, und darüber Buße zu tun, wenn man das nicht tut, wird man nicht erweckt. Da sagt er, das ist der erste Schritt. Das müsst ihr jetzt alle tun, da zu Pfingsten. Tut Buße über dem, was aus eurem Leben ausgeräumt werden muss, aus eurem Herzen. Ihr müsst das erkennen und ihr müsst mit dem, was ihr dann bekennt, brechen und sagen, das will ich nicht mehr haben. Das ist der Begriff der Buße. Sünde darf also nicht verharmlost oder geduldet werden. Wo Jesus Christus und sein Leben Raum greifen soll, muss aktiv dem alten und falschen Leben abgesagt werden. Das heißt, tut Buße. Ihr müsst eurem alten Leben total absagen. Sünde, die ihr erkannt habt, müsst ihr beim Namen nennen. Und ihr müsst sie verwerfen, damit nichts mehr zu tun haben wollen. Darum steht auch wiederum schon in dem Buch der Sprüche es so klar und deutlich in Sprüche 28, Vers 13 und 14 will ich mal zusammenlesen. Da heißt es, wer seine Missetat leugnet, dem wird es überhaupt nicht gelingen. Also wer nicht Buße tut. Wer sagt, ja, worüber soll ich denn tun? Ja, die anderen sollen mal Buße tun. Die sind schlecht, ich ja nicht. Ja? Dem wird es nie gelingen, das Leben aus Gott zu erfahren. Wer sie aber bekennt, und jetzt kommt das kleine Wort hinzu, und lässt. Das heißt, was ich erkannt habe, das darf ich nicht einfach so nonchalant, so einfach weitermachen, sondern das muss ich wirklich auch bekämpfen und lassen wollen. Ich kann mich auch sehr gut entsinnen an unsere Umkehr, wo der Herr deutlich gezeigt hat, schau mal, das ist dein Leben. Willst du das weitermachen oder nicht? Nein. Ich bekenne, das ist Sünde. Und ich bete jetzt darum, dass ich diese Sünde lasse. Durch deine Kraft. Lasse. Ganz konkret. Ja, also nicht so nebenbei. Wer sie bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Der kriegt Barmherzigkeit. Der kriegt das neue Leben. Ja? Wohl dem, der sich alle Wege fürchtet vor dem Herrn. Wer aber sein Herz verhärtet, wird in Unglück fallen. Also steht ja alles in der Bibel, so wie es mit den Menschen zugehen kann. Ja, und das ist die Aufforderung gewesen, das müsst ihr zuerst tun. Tut Buße. Dann wird auch das andere sich einstellen. Wir erinnern uns auch daran, dass ja zu der Bußtaufe des Johannes viele fromme Leute gekommen sind. Vielleicht wären wir damals, wenn wir gelebt hätten, auch dabei gewesen, so in der Schar der Pharisäer. Was sagt aber Johannes zu ihnen? Also da müsst ihr sagen, das ist keine Buße. Einfach hierher kommen, euch taufen lassen, so zerknirscht mit dem Hängekopf und so weiter, das ist keine Buße. Bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Zeigt, dass ihr gegen das Leben, was ihr zuvor geführt habt, seid. Zeigt das. Und wenn er das zeigt, dann könnt ihr kommen. Sonst seid ihr nicht aufrichtig. Ihr müsst eurem Leben absagen. Das hat Petrus auch gelernt durch den Heiligen Geist und gesagt, tut Buße. Das ist wichtig, damit ihr bereit seid, dann auch euer Leben, was denn so entleert ist, unter die Führung dessen zu stellen, der es neu erfüllen kann. Und dann kam der zweite Schritt, und lasst euch taufen auf den Namen Jesu. Und ich hatte es ja schon öfter mal erklärt, diese Taufe auf den Namen Jesu heißt ja in seinen Tod taufen. Ich will mit ihm sterben und mit ihm auferstehen. Ich will mir nicht mehr selber gehören, sondern ihm gehören. Ich bin nichts und er ist alles. Das heißt, nach der Buße ist dann die Bereitschaft vorhanden, eine totale Veränderung im eigenen Leben durch Gottes Willen erfahren zu wollen. Und ich sage nicht zu viel, wenn ich sage totale Veränderung. Gott will alles. Er will alles. Er teilt in keinem Punkt. Denn wo eine Herzensbuße geschieht, tritt dann an die Stelle des von der Sünde regierten Herzens, an diese Stelle der Wille Gottes in Jesus. Jesus übernimmt die Herrschaft in unserem Leben, unseren Willen unter seine Führung. Was er sagt, das hören wir und wollen wir auch tun. Also die vorhergehende Sünde kann ja ganz unterschiedlich sein. Paulus schreibt es ja in verschiedenen Briefen, was da alles so drunter, extrem drunter zu verstehen ist, wie Hurerei, Ehebruch, Abgötterei, Neid, Feindschaft, Zorn, Zank, Zwietracht, Zauberei, Unzucht und so vieles andere mehr. Da muss ich sagen, nein, das will ich nicht mehr. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich bitte Gott genau um diesen Punkt, vielleicht einer dieser Punkte, die mein Leben beherrscht hat, dass das aufhört. Das muss aufhören. Das hat nicht mehr in meinem Leben vorhanden zu sein. Und ich bete darum, dass das geschieht. Sondern es soll sein Leben da hineinkommen, was mit Liebe, Treue verbunden ist und Besonnenheit, Gütigkeit, Gerechtigkeit, wie es auch in Epheser 5, Vers 9 steht. Die Taufe auf den Namen Jesu bedeutet, ich will nicht mehr herrschen über mich selbst. Ich will auch nicht herrschen über andere, sondern Jesus soll mich führen und durch mich meinen Nächsten segnen. Darum lasse ich mich taufen auf seinen Namen. Das bekenne ich damit. Das bedeutet also, ich gehöre dem Herrn ganz. Es ist die Identifikation mit dem Wesen und Leben Gottes in Jesus. Das Leben aus Gott, das will ich haben. Petrus schrieb es dann später auch in seinem Brief, in dem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 21, und bedeutete ja noch einmal, was die Taufe ist. Sie sagt, die Taufe ist ja nicht das Abwaschen des Unflats am Fleisch, sondern es ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Das gute Gewissen mit Gott ist das, ich habe meine Sünde abgeben dürfen. Und jetzt habe ich ein reines Gewissen, ich kann Gott nahen. Einem Sünder, der durch und durch in seinem Herzen sündig ist, kann er nicht nahen. Das muss erstmal raus. Und jetzt kann Gott mir nahen und ich darf ihm nahen. Ein Bund eines guten Wissens mit Gott, mein Herz gehört ihm. Mein altes Leben der Sünde ist in Jesu Tod gegeben und das neue Leben mit Gott beginnt, denn ich bin vor ihm durch die Vergebung der Schuld rein geworden und ich lebe nun für ihn. In Johannes 6 sprach der Herr das schon aus, indem er dort in dem Hin und Her auch auf sein Tod, in dem Gespräch hin und her, auf seinen Tod und seine Auferstehung hinwies, auf sein vergossenes Blut, was er vergießen würde für die Sünden der Menschen. Und sagt, so wie ich, der Sohn Gottes, lebt um des Vaters Willen, so wird derjenige, der mich aufnimmt oder der mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, der wird leben um meinetwillen. Das ist also neu. Wer mich aufnimmt, der lebt um meinetwillen, nicht mehr um seiner selbst willen. Das ist also der zweite Schritt zur Errettung, zum Empfang des ewigen Lebens. Und dann sagt der Apostel Paulus, und dann kommt das Dritte. Wenn ihr das tut, dann kommt das Dritte. Dann kommt das neue Leben in euch. Ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes, beziehungsweise das ist das Ja Gottes dann zu euch. Das Ja Gottes zu euch kommt in euer Leben hinein. Ihr werdet versiegelt mit dem neuen Leben durch den Heiligen Geist zum ewigen Leben. Denn der Geist Gottes breitet das neue Leben in dem gläubigen Menschen aus und macht immer wieder Jesus Christus und sein Werk der Erlösung in dem einzelnen Menschen groß. Deswegen ist es auch Kindern Gottes ein Anliegen, immer wieder für dieses erstaunliche Werk zu danken, täglich. Für Golgatha, für das vergossene Blut. Meine Sünden sind mir vergeben. Wunderbar. Kann ich noch gar nicht richtig begreifen, aber ich will immer wieder dafür danken. Und wir haben auch Jugendlichen gesagt, die sagten, naja, ich weiß nicht, was ich beten soll. Bete einfach und danke für Golgatha. Das ist alles. Dann sagst du Amen. Wenn du glaubst, dass Jesus deine Sünden durch sein Blut vergeben hat, ja, gereinigt hat dich und er liebt dich und du hast ihn aufgenommen. Dann sage Amen, das ist gut. Mach das jeden Tag. Dann kommen sicher noch andere Gebetsgegenstände dazu, aber das übersehe nicht. Im Galater 6, Vers 15 sagte ja dann auch Paulus später nachher, der das auch begriffen hatte und sich bekehrte, Buße tat. Er bekannte sich als den größten Sünder, was er alles gemacht hat. Aber er bekannte auch die Barmherzigkeit Gottes und sagt, in Christus Jesus gilt nichts, was ihr äußerlich für Gott tun wollt. Keine Beschneidung, unbeschnitten sein, gilt auch nicht. Das ist völlig gegenstandslos, sondern nur die neue Kreatur gilt was. Die neue Kreatur. Darum auch die Ermahnung wieder im Kolosserbrief, Kapitel 3, zieht den Neuen an, den neuen Menschen, der immer wieder erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn gegeben hat. Wer also aus Gott geboren ist, so schrieb dann auch Johannes später in seinem Brief, was passiert bei dem, das neue Leben? Der tut nicht Sünde. Das neue Leben kann nicht sündigen. Das alte kann noch sündigen. Aber das neue aus Gott kann nicht sündigen. Darin ist keine Kraft zur Sünde, denn sein Same bleibt bei ihm und kann nicht sündigen, denn er ist von Gott geboren. Viele verstehen dieses Wort nicht, haben es auch in der Vergangenheit nicht verstanden und denken, na, wie geht denn das zu? Ich habe doch immer noch meine Schwachheiten und ich sündige doch noch. Wie ist denn das Wort? Hier heißt es einfach, das neue Leben, was ich empfange im Heiligen Geist, kann nicht sündigen. Wenn ich zurückfalle in das alte Leben, dann gewinnt das alte Leben Oberhand und wieder der Sünde wird Raum gegeben. Aber das neue Leben bleibt immer sauber und rein. Deswegen wird es auch als Pfand des ewigen Lebens beschrieben. Paulus zeigt auch in Römer 8 auf und sagt, wer Christi Geist, diesen dritten Schritt, nicht hat, ja, der gehört ihm noch nicht. Der ist einfach nicht sein. Buße, Taufe auf den Namen Jesu, Hingabe, Empfang des neuen Lebens. Und wer diesen Geist nicht hat, der gehört ihm nicht. Der taumelt noch im alten Menschen rum. Und er weiß nicht, wo er hingeht. Gott gibt alles und das ist wiederum nicht ein Wort der Theorie. Derselbe Petrus, der zu Pfingsten diese Botschaft weitergeben konnte, den Zuhörern zu Jerusalem, schrieb später auch in seinem Brief, in Christus ist alles, was zum Leben und was zum göttlichen Wandel dient. Wo Christus ist, ist alles vorhanden, was zum Gottesdienst nötig ist. Das ist das ganz andere Leben, das Leben, das nicht mehr der Sünde verpflichtet ist. Und das meinte auch der Herr, als er in diesen Beispielen sagte, dass die Leute hingehen sollen und nicht mehr sündigen. Wir erinnern uns daran, einmal dieser am Teich Bethesda, den 38 Jahre lang gelähmten Kranken, den Jesus aufgerichtet hat und später hat er ihn getroffen im Tempel und sagt, ja, also sündigen fort nicht mehr. Ist ja einfach nur so ein Wort, das heißt ja, wir würden sagen, ja, ich gebe mir jetzt Mühe, dass das nicht wieder passiert. Das meinte aber der Herr Jesus gar nicht. Er wies eigentlich auf das neue Leben hin. Sündigen fort nicht mehr. Lass dir das neue Leben schenken. Du selber kriegst das nicht in den Griff. Oder bei der Sünderin, die gesteinigt werden sollte, weil sie ja gesündet hat, Ehebruch betrieben. Und er sagt dann, geh hin, sündige nicht mehr. Aber das war nicht ein Hinweis, tu es aus deiner Kraft. Du musst, wenn das neue Leben ans Licht kommt, das musst du aufnehmen. Sonst hast du gar keine Garantie dafür, dass du nicht zurückfällst. Du fällst in jedem Falle zurück. Du kriegst das nicht in den Griff. Das meinte der Herr Jesus dort schon. Nur durch den Heiligen Geist, dann wirst du geprägt von Liebe, von Freude und Frieden, von Geduld und Freundlichkeit und Gütigkeit, steht alles im Galaterbrief. Und diese Schritte zur Errettung waren nicht nur den damaligen Zuhörern in Jerusalem gesagt worden, sondern diese drei Schritte gelten allen Menschen. Allen Menschen zu jeder Zeit, die zu Gott kommen wollen. Und dann verhieß der Apostel und die anderen Aposteln diese Verheißung, nämlich auch der drei Schritte, dieses neue Leben. Das gilt nicht nur euch, die ihr gerade zuhört, das gilt auch den nachwachsenden Generationen. Das ist dieselbe Chance für sie. Und denen, die ferne sind, damit waren die Heiden gemeint, gilt das auch. Die müssen genauso die drei Schritte tun. Und die dürfen alle zu Gott kommen. Und dann dürfen sie das Leben nicht nur jetzt für die Zeit als geführt erfahren, sondern in die Ewigkeit getragen werden. Zum Schluss, Petrus bezeugte also Jesus als den Sohn Gottes und die Gabe der Erlösung und der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen und ermahnte alle, zu diesem zu kommen, solange es noch möglich ist. Denn es kommt eine Zeit, wo niemand, so heißt es, wirken kann, wo diese Umkehr dann verbarrikadiert ist. 3000 wurden gläubig an diesem einen Tag und machten diese drei Schritte. Aber bis auf den heutigen Tag sind ja viele Millionen, Milliarden gläubig geworden. Und wir sollen auch daran erinnert werden, immer wieder uns zu den drei Schritten zu bekennen. Buße, Leben in die Hand Jesu geben, Empfang und Führung durch den Heiligen Geist. Soweit zu diesen Versen hier aus der Apostelgeschichte.